I'm not going to do an extended teaching, but I want to just bring in some challenging thoughts. Ich werde keine ausführliche Lehre halten, sondern nur ein paar herausfordernde Gedanken weitergeben. Or even instituted communion. Wer hat das Abendmahl überhaupt eingeführt? You will always have what your heart believes. A life with Jesus is light. What you do not see with your natural eyes is much more real than the natural world around you. Remember, your future already began. Hi, people. Hallo, Leute. What are we going to talk about today? Worüber reden wir heute? I have to talk about communion. Ich muss über das Abendmahl sprechen. Because that's what I was told. Denn das wurde mir gesagt. So, let's talk. Also sprechen wir darüber. I'm not going to do an extended teaching, but I want to just bring in some challenging thoughts. Keine ausführliche Lehre, sondern nur ein paar herausfordernde Gedanken. Who even instituted communion? Wer hat das Abendmahl überhaupt eingeführt? Yeah, or people call it the Holy Communion. Manche Leute nennen es auch die Heilige Kommunion. People call it the Table of the Lord. Oder sie nennen es das Mahl des Herrn. They take this from 1 Corinthians chapter 11. Das haben sie aus 1. Korinther 11 übernommen. So unfortunately, like many things in Christianity, wie bei vielen Dingen im Christentum, the communion has been made a religious symbol rather than a reality. Wurde das Abendmahl leider zu einem religiösen Symbol gemacht, anstatt zu einer Realität. Remember, when I was a kid, ich erinnere mich, als ich ein Kind war, wuchs ich in einer Gemeinde auf, in der das Heilige Abendmahl nur einmal im Monat gehalten wurde. Es war nicht erlaubt, es öfters als einmal im Monat zu nehmen. The first Sunday of every month. Am ersten Sonntag im Monat. Look at this. Also schau. We had bread and we had wine. Wir hatten Brot und wir hatten Wein. The wine was poured into a cup. Der Wein wurde in einen Becher gegossen. And the cup was passed from person to person through the entire congregation. Der Becher wurde von Person zu Person weitergereicht in der ganzen Gemeinde. You imagine in time of COVID. Stell dir das in Zeiten von COVID vor. One cup and everybody drink. Ein Becher und alle trinken daraus. And I remember I was a kid and I was watching this. Ich erinnere mich, ich war ein Kind und habe das beobachtet. And I thought, und ich dachte, man, I would like to be the first person to take it. I don't want to be the last one. Ich wäre gerne die erste Person, die es bekommt. Ich möchte nicht der Letzte sein. At the end, I'm not sure if there's more spit in it or more wine. Denn ich bin nicht sicher, ob am Ende mehr Spucke oder mehr Wein drin ist. You know, really, that's how it was. Wirklich, so war das. You're the old people that were already drooling a little bit drinking the wine. Da waren die alten Leute, die beim Weintrinken schon zitterten. And then there was another thing. Und dann gab es noch etwas anderes. Every single communion, we sang the exact same hymn. Bei jedem Abendmahl sangen wir genau dieselbe Hymne. And there was another thing. Und es gab noch etwas. You were not allowed to participate the communion until you were baptized in water. Man durfte nicht am Abendmahl teilnehmen, wenn man nicht in Wasser getauft war. But there was another thing. Aber es gab noch etwas. Good things, huh? Viele Dinge, nicht wahr? You were not baptized in water, they would not baptize you until you were kind of sin-free. Man wurde nicht in Wasser getauft, bis man ziemlich sündenfrei war. I remember one guy. Ich erinnere mich an einen Mann. He was in his 40s. Er war in seinen 40ern. And he really, really, really accepted Jesus. Und er hatte Jesus wirklich angenommen. He had a wonderful conversion. Er hatte eine wunderbare Bekehrung. And loved Jesus. Und liebte Jesus. But he struggled with giving up smoking. Aber er hatte Probleme, das Rauchen aufzugeben. He really tried. Er versuchte es wirklich. They would not baptize him as long as he smoked. Sie wollten ihn nicht taufen, solange er noch rauchte. And then he could not take the Holy Communion because he was not baptized. Dann konnte er das Heilige Abendmahl nicht nehmen, weil er nicht getauft war. So every once a month, every first Sunday of the month, it was like embarrassment to him. Jeder erste Sonntag im Monat war eine Schande für ihn. Not allowed to take the Holy Communion. Du darfst das Heilige Abendmahl nicht einnehmen. It was forbidden. Das war verboten. You know, and then there was this other thing about the Holy Communion. Oh, it's, you have to test yourself. Dann gab es noch etwas anderes über das Heilige Abendmahl. Oh, du musst dich selbst prüfen. And they took it, of course, out of 1 Corinthians 11, which I believe is misunderstood and lied. Das nahmen sie natürlich aus 1. Korinther 11, was meiner Meinung nach missverstanden und falsch angewendet wurde. Because Paul said, you must not take unworthy. Denn Paulus sagte, du darfst es nicht unwürdig nehmen. He who takes unworthy will drink judgment upon himself. Wer es unwürdig nimmt, isst und trinkt sich selbst zum Gericht. Here is how this was interpreted. Das wurde so interpretiert. If you have committed any sin the last week, you are unworthy to take the Holy Communion. Wenn du in der letzten Woche irgendeine Sünde begangen hast, bist du unwürdig, das heilige Abendmahl zu nehmen. And if you're taking it, you might get judged by the Lord. Und wenn du es doch nimmst, wirst du vielleicht vom Herrn gerichtet. As a kid, I was always watching carefully. Als Kind habe ich das immer genau beobachtet. Of course, children were forbidden. Denn selbstverständlich waren Kinder verboten. I was watching this cup going through the row. Ich beobachtete, wie dieser Becher durch die Reihen ging. And I was carefully watching who would not take it. Und ich schaute genau, wer ihn nicht nahm. And then I was trying to imagine what sin they committed. Und dann versuchte ich mir vorzustellen, welche Sünde sie wohl begangen hatten. So look at this. Also schau, this is tradition. Das ist Tradition. This has nothing to do with true communion. Das hat nichts mit dem wahren Abendmahl zu tun. Think about it. Denn überleg mal, das wahre Abendmahl, so wie Jesus es gelehrt hat, ist genau das Gegenteil. Why is it opposite? Warum ist es das Gegenteil? Das Blut hat jede einzelne Sünde weggewaschen und das feiere ich. Wir haben etwas Kraftvolles genommen und daraus etwas Verurteilendes und Religiöses gemacht. So, if I have committed a sin, wenn ich eine Sünde begangen habe, that's when I need Holy Communion. Dann brauche ich das heilige Abendmahl. Reinhard, that's blasphemy. Aber Reinhard, das ist Blasphemie. Denk doch nach. I'm not talking if I live in a sinful life. Ich spreche nicht davon, dass ich ein sündhaftes Leben führe. I'm talking about if 1 John 1 happens to me. Ich spreche davon, wenn mir 1. Johannes 1 passiert. If you sin. Wenn du sündigst. What have we taught through the wrong tradition about communion? Was haben wir durch die falsche Tradition über das Abendmahl gelehrt? Wenn du sündigst, renn vor dem Blut davon, denn das Blut wird dich töten. Nein, wenn du sündigst, musst du zum Blut rennen. Nimm das Abendmahl und sage, danke Jesus, meine Sünde ist vergeben und weggewaschen. So, what is communion all about? Worum geht es nun beim Abendmahl? First of all, if you study the context of the early church, wenn du den Kontext der Urgemeinde studierst, communion was taken every day, but it was part of a meal. Siehst du zuerst einmal, dass das Abendmahl jeden Tag genommen wurde, doch es war Teil einer Mahlzeit. I'm not going to do an in-depth teaching. Und ich habe gesagt, dass ich keine vertiefte Lehre halte. See, they met every day in the temple and in the houses. Sie haben sich jeden Tag getroffen im Tempel und in den Häusern, breaking bread. Um das Brot zu brechen. And if you start studying carefully 1 Corinthians 11, you will see. Wenn du 1. Korinther 11 genau studierst, siehst du, that there was no church meeting in the houses without eating. Dass es keine Gemeindeversammlungen in den Häusern ohne Essen gab. And part of the eating was always celebrating communion. Ein Teil des Essens war immer die Feier des Abendmahls. So the early church never had a meeting. Die Urgemeinde hatte nie ein Treffen, bei dem man in Reihen saß und zuhörte, wie jemand redete. Und am Ende teilte jemand Brot und Wein an alle aus. Nein, es war Teil eines Mahls, Teil der wahren Gemeinschaft. Studiere 1. Korinther 11 und die Kirchengeschichte und du wirst erkennen, dass es so war. So the question is, where did they even get this idea from that we eat and in the middle of eating we take bread and wine and celebrate? Die Frage ist nun, woher hatten sie überhaupt diese Idee, gemeinsam zu essen und mittendrin das Brot und den Wein zu nehmen, um zu feiern? They got it from Jesus. Sie hatten es von Jesus. Look at Matthew chapter 26. Schau dir Matthäus 26 an. This is right at the moment when Jesus is getting ready to die on the cross. Dies ist genau der Moment, in dem sich Jesus darauf vorbereitete, am Kreuz zu sterben. They have never even heard about communion. Sie hatten noch nie vom Abendmahl gehört. Never heard about the new covenant. Sie hatten noch nie vom neuen Bund gehört. They've not yet understood that the body of Jesus has to be broken and the blood has to be poured out. Sie hatten noch nicht verstanden, dass Jesu Leib gebrochen und Jesu Blut ausgegossen werden musste. Why do we know they've not understood that? Woher wissen wir, dass sie das noch nicht verstanden hatten? Peter said to Jesus, "This will not happen to you. I will not allow it to happen." Petrus sagte zu Jesus, "Das wird dir nicht widerfahren. Ich werde es nicht erlauben." And Jesus said, "Devil, go behind Und Jesus sagte, Satan, geh hinter mich. Petrus zog sogar sein Schwert heraus, um Jesus daran zu hindern, ans Kreuz zu gehen. Das heißt, sie hatten keinerlei Verständnis. Doch unmittelbar, bevor Jesus ans Kreuz ging, feierte Jesus das Passamahl mit ihnen. Passa war ein jüdisches Fest. Celebrated coming out of Egypt and being set free from slavery. Bei dem sie den Auszug aus Ägypten und die Befreiung aus der Sklaverei feierten. And Passover was not a little piece of bread and a little sip of wine, it was a meal. Und Passa war kein kleines Stück Brot und ein Schluck Wein, es war ein Mahl. They ate the lamb. Sie aßen das Lamm. And as in the middle of the meal they celebrated what God did for them. Und in der Mitte des Treffens feiert sie das, was Gott für sie getan hatte. When Jesus the very first time even talked about communion, it was at a Passover meal. Das allererste Mal, als Jesus über das Abendmahl sprach, geschah also während einem Passamahl. Look at Matthew 26, verse 26. Schau Matthäus 26, 26. And as they were eating, als sie nun aßen, they were having a meal. Sie hatten ein Mahl. Passover meal. Das Passamahl. And in the middle of the meal, Jesus mentions the first time the new covenant. Inmitten dieses Mahls erwähnte Jesus zum ersten Mal den neuen Bund. He says, as they were eating, Jesus took the bread, blessed it and broke it. Es heißt, als sie nun aßen, nahm Jesus das Brot und sprach den Segen, brach es, and he gave it to the disciples and said, gab es den Jüngern und sprach, take eat, this is my body. Nehmt, esst, das ist mein Leib. Your body. Dein Leib. They did not understand it. Sie haben es nicht verstanden. Jesus wanted them to come into a complete new understanding. Aber Jesus wollte, dass sie ein völlig neues Verständnis erhielten. Then he took the cup and he gave thanks. Dann heißt es, und er nahm den Kelch und dankte, and he gave it to them, saying, gab ihnen denselben und sprach, drink from it, all of you. Trinkt alle daraus. This phrase for me, I would love to talk for half an hour. Über diesen Satz würde ich gern eine halbe Stunde lang sprechen. Drink from it, all of you. Trinkt alle daraus. Judas was in the room. Judas war auch im Raum. Jesus offered the new covenant to Judas. Jesus bot Judas den neuen Bund an. That's how beautiful the new covenant really is. So wunderbar ist der neue Bund. It's offered to everybody, even to the worst enemy. Es wird jedem angeboten, selbst dem schlimmsten Feind. And then Jesus says, "For this is my blood." Und dann sagte Jesus, denn das ist mein Blut. Of the new covenant, which is shed for many for the remissions of sins. Das des neuen Bundes, das für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. But they had no understanding of this because the word new covenant was never taught. Sie begriffen das nicht, denn das Wort Neuer Bund war bisher noch nicht verwendet worden. So, let's look what happened here. Schauen wir, was hier passierte. Als Jesus das Mahl des Herrn oder die Heilige Kommunion einsetzte, war das kein Moment des Gerichts, sondern ein Moment der Befreiung vom Gericht. So Jesus wanted them to look at the perfect covenant. Jesus wollte, dass sie auf den perfekten Bund schauen. Because he said, this is the blood of my covenant. Denn er sagte, das ist das Blut meines Bundes. It's a new covenant. Es ist ein neuer Bund. They lived under the old covenant. In the old covenant there was judgment. Sie lebten unter dem alten Bund. Im alten Bund gab es das Gericht. In the old covenant was punishment. Im alten Bund gab es Strafe. In the old covenant you had to obey the law. To have a benefit. Im alten Bund musste man dem Gesetz gehorchen, um Vorteile zu haben. If you didn't obey, you were in trouble. Wenn man nicht gehorchte, hatte man Probleme. Jesus says, finally, this blood will be poured out. Jesus sagte, endlich wird dieses Blut ausgegossen. The covenant can be perfectly new and the old one is going to be removed. Damit der Bund vollkommen neu ist und das alte entfernt werden kann. This is what we celebrate. Und das feiern wir. They did not understand it then. Damals hatten sie das nicht begriffen. But after Jesus was dead and resurrected and ascended to heaven and the Holy Spirit came. Doch nachdem Jesus gestorben, auferstanden und zum Himmel aufgefahren war und der Heilige Geist kam, they understood. Begriffen sie es. Because the Holy Spirit taught them the new covenant. Denn der Heilige Geist brachte ihnen den neuen Bund bei. Got together every day and celebrated. Kein Wunder also, dass sie sich jeden Tag trafen und feierten. What did they celebrate? Was feierten sie? They celebrated that the old is gone, the new has come. Sie feierten, dass das Alte vorbei war und das Neue gekommen war. Sie feierten, dass der Körper von Jesus gebrochen wurde, damit mein Körper geheilt werden kann. They celebrated the blood of Jesus, sie feierten das Blut Jesu, which has nothing to do with the blood of Jesus or the blood of the lamb at the Passover. Das nichts mit dem Blut des Lammes beim Passamahl zu tun hat. You know, I know a lot of people try to make the Holy Communion make it just a picture of the Passover. Ich weiß, viele Menschen versuchen, das Heilige Abendmahl zu einem Bild des Passamahls zu machen oder andersrum. But for me, I don't see that. Aber ich kann das nicht sehen. Ich sag dir warum. Yes, the blood of the lamb which they put on the doorpost signified Jesus for sure. Ja, das Blut des Lammes, das sie an die Türpfosten schmierten, war ein Zeichen für Jesus, selbstverständlich. But the Passover was celebrated coming out of Egypt. Aber beim Passafest feierten sie den Auszug aus Ägypten. But they still didn't go into the promised land. Doch sie gingen dennoch nicht ins verheißene Land. Through the new covenant, I'm inside of Jesus and my salvation is eternally secure. Durch den neuen Bund bin ich in Jesus und meine Errettung ist ewig und sicher. They never made it to the promised land. Doch sie kamen nie ins verheißene Land. They died in the wilderness. Sie starben in der Wüste. In dem Moment, in dem ich im neuen Bund bin, kann ich nie wieder in der Wüste sterben. All I have to do is believe that it is truly finished. Alles, was ich tun muss, ist glauben, dass es wirklich vollbracht ist. You see, the new covenant is so much more powerful than any other thing that ever happened at any moment in history. Der neue Bund ist so viel stärker als alles andere, was jemals in der Geschichte passiert ist. Deshalb glaube ich nicht, dass das Abendmahl nur ein anderer Weg ist, um das Passa zu feiern. Ich glaube, wenn Menschen das tun, beschränken sie sich in Wirklichkeit und ihnen fehlt die Erfahrung. Überleg dir das. The blood has removed my sins, yes. Das Blut hat meine Sünde getilgt, ja. It's true. Das ist wahr. But with this kind of attitude, you will celebrate the communion just always wanting forgiveness for your sin, because you're struggling again. Mit dieser Einstellung feierst du das Abendmahl, weil du ständig Vergebung für deine Sünden möchtest, denn du kämpfst immer noch damit. So the new covenant is way more than that. Doch der neue Bund ist viel mehr als das. The communion is way more than just that. Das Abendmahl ist viel mehr als das. When you take the wine, wenn du den Wein nimmst, internalize in your heart, verinnerlichst du ihn in deinem Herzen and say, und sagst, this blood has sealed a covenant. Dieses Blut hat den Bund besiegelt. The covenant has been sealed by Jesus, who went to heaven and brought the blood before the Father. Dieser Bund wurde besiegelt durch Jesus, der in den Himmel aufstieg und das Blut vor den Vater brachte. Now the ark of the new covenant is in heaven. Nun ist die Lade des neuen Bundes im Himmel. Nun muss ich nicht mehr bei Gott vorsprechen, denn das Blut spricht. Wenn du den Becher nimmst, sagst du, danke, Vater, dass das Blut spricht. Das Blut hat eine Stimme. Das Blut sagt, es ist vollbracht. Das Blut sagt, der Bund ist perfekt. Das Blut sagt, wenn ich schwach bin, bin ich stark, denn Christus hat den perfekten Bund gemacht. Du sollst nicht auf dich selbst schauen, wenn du Abendmahl feierst. Du sollst auf den perfekten Bund schauen, der durch das Blut Jesu besiegelt wurde. The Holy Communion becomes a celebration and not a solemn occasion. Plötzlich wird das Heilige Abendmahl eine Feier und nicht nur ein feierlicher Anlass. You know, we have to understand how powerful the new covenant is, and communion is celebrating the new covenant. Wir müssen verstehen, wie kraftvoll der neue Bund ist, und das Abendmahl ist die Feier des neuen Bundes. I can imagine some of you would like me to explain 1 Corinthians 11. Ich kann mir vorstellen, dass manche von euch möchten, dass ich 1. Korinther 11 erkläre. Wir müssen dazu ein neues Video aufnehmen. Doch wenn du sorgfältig studierst, verstehst du, dass 1. Korinther 11 nicht bedeutet, dass Menschen das Abendmahl unwürdig zu sich nahmen, weil sie Sünde in ihrem Leben hatten. Because they violated the covenant. Stattdessen hatten sie den Bund verletzt. Studiere es aus diesem Gesichtspunkt und du wirst es entdecken. Lasst uns feiern. Feiern wir den Sieg des neuen Bundes. Und wie oft kannst du das tun? So oft, wie du möchtest. Sehr oft, wenn ich alleine reise, habe ich Wein und Brot dabei. Ich nehme das Brot und den Wein heraus und feiere und genieße den neuen Bund. Lasst uns feiern. Lasst uns keine religiösen Aktivitäten durchführen. Lasst uns feiern, was der neue Bund wirklich ist. Leute, danke fürs Zuschauen. Teilt es mit euren Freunden, klickt auf Like. Subscribe to the channel. Abonniert den Kanal. Thank you. Danke.